Good morning. Guten Morgen. Yes, we are continuing. Ja, wir machen weiter. So look at this one. Schau das an. How did Jesus model life? Wie hat uns Jesus das Leben vorgelebt? No, this is something that really helped me. Das ist etwas, was mir wirklich geholfen hat. You know, with so many times I had to come back to the place again and see how did Jesus show us how to live. So oft musste ich an diesen Punkt zurückkommen. Wie hat Jesus uns gezeigt, wie man leben soll? With a lot of the questions that people ask, mit vielen Fragen, die die Leute stellen, we may not have all the answers and explanation that we or they want. Haben wir vielleicht nicht alle Antworten und Erklärungen, die wir oder sie wollen. But listen. Doch hör zu. As we consider Jesus, the turmoil in our heart is settled. Wenn wir Jesus betrachten, dann wird unser Herz ruhig. So ask these questions. Also stelle dir diese Frage. How did Jesus handle this? Wie ging Jesus damit um? How did he work with that? Wie hat das gelöst? How did Jesus deal with this conflict? Wie ging Jesus mit diesem Konflikt um? What did he do in this, that and the other situation? Was tat in dieser, in jener und der anderen Situation? Jesus set the standard. That's the bottom line. Jesus hat den Maßstab gesetzt und das ist die Kernaussage. And if you don't come to this place where what Jesus modeled is the standard, and nothing else. Wenn du nicht an diesen Punkt kommst, dass das, was Jesus vorlebte, die Norm ist und nichts anderes, we are not going to navigate well. Werden wir nicht gut zurechtkommen. Look, yesterday, schau, gestern, we did our life and we there was a question that was answered. Hatten wir unser Life und wir beantworteten eine Frage. And that was about a mother losing a child to a terrible sickness. Es ging darum, dass eine Mutter ihr Kind durch eine schlimme Krankheit verloren hat. You know, and then Matthäus answered the question. Matthäus beantwortete die Frage. And then I came in and I wanted just to finish it up. Und dann kam ich und wollte den Abschluss machen. Think about this. Denk darüber nach. I said that we are so far from the normal Christian life. Ich sagte, dass wir so sehr weit weg vom normalen christlichen Leben sind. I mean, all of us, the church in average, is far from where we're supposed to be. Wir alle, die durchschnittliche Gemeinde, sind weit davon entfernt, wie wir sein sollten. We don't conquer a headache by faith. We conquer it with some tablets that we quickly pop into our mouth. Wir besiegen Kopfschmerzen nicht durch Glauben, sondern mit einer Tablette, die wir schnell schlucken. We've not even learned to walk by faith and walk in the supernatural. Wir haben nicht einmal gelernt, im Glauben und im Übernatürlichen zu leben. And then cancer hits us and we are shocked that cancer kills us. Dann befällt uns Krebs und wir sind schockiert, dass Krebs uns tötet. We are shocked that cancer killed a little baby. Wir sind schockiert, dass Krebs ein Baby tötet. And I said, instead of blaming God, here's what we need to do. Und ich sagte, anstatt Gott die Schuld zu geben, müssen wir Folgendes tun. We need to honestly say, oh my goodness, we are living so far away from the normal Christian life. Wir müssen ehrlich sagen, du meine Güte, wir sind so weit von einem normalen christlichen Leben. Even the greatest church that is alive today and walking in the supernatural is still so far from the normal Christian life. Sogar die größte Kirche, die aktiv ist und sich im Übernatürlichen bewegt, ist immer noch so weit weg von einem normalen christlichen Leben. The normal Christian life is that the shadow heals the sick. Das normale christliche Leben ist, dass der Schatten die Kranken heilt. The normal Christian life is that we all, every Christian does greater works than Jesus did. Das normale christliche Leben ist, dass wir alle, jede Christ größere Werke tut, als Jesus tat. So think about this. Denk darüber nach. You know, once we understand that we are actually so distant from what is normal. Wenn wir verstehen, dass wir von der Norm so weit weg sind. This is going to help us to understand that we are on a journey to come to the normal. Wird es uns helfen zu verstehen, dass wir auf einer Reise zu einer Normalität sind? If we accept what we experience today as normal, we are not going to continue the journey. Wenn wir akzeptieren, dass das, was wir heute erleben, normal ist, werden wir unsere Reise nicht weitermachen. We fool ourselves, thinking that we are already living in what you're supposed to live, and now we have all these million questions. Wir machen uns etwas vor. Wir denken, dass wir so leben, wie wir leben sollten, aber jetzt haben wir diese 1000 Fragen. You know, for me, it's not hard. Für mich ist es nicht hart. To say, the standard is here, we are way below. Zu sagen, die Norm ist hier, aber jetzt sind wir weit darunter. But I'm on the journey to get there. Aber ich bin auf der Reise, um dorthin zu kommen. I think that's much a healthier approach. Ich denke, dass dies viel ein gesünderer Ansatz ist. Fool ourselves and ignore the unbelief in our heart. Als uns selbst zu täuschen und den Unglauben in unseren Herzen zu ignorieren. So it's very, very simple. Es ist sehr, sehr einfach. Jesus is the model. Jesus ist das Vorbild. In every single difficult moment of your life. In jedem einzelnen schwierigen Moment deines Lebens. The question is always, How did Jesus model to handle it? Die Frage ist immer, wie ging Jesus damit um? Wie lebte er es vor? How did he handle lack of provision? Wie ging er mit Mangel an Versorgung um? He trusted the Father and multiplied it. Er vertraute dem Vater und vervielfachte es. Or he simply trusted the Father and gave on the same command that he heard from the Father to Peter and he had a big net of fish. Oder er vertraute einfach dem Vater, gab dieselben Befehle vom Vater Petrus weiter und Petrus hatte einen großen Fischfang. You see, as you carefully look at how Jesus modeled life, you will see how he handled every crisis. Wenn du genau beobachtest, wie Jesus lebte, findest du heraus, wie er jede Krise bewältigt hat. Now, here's what you have to do. Hier ist, was du tun musst. You have to say in your heart, anything else is unacceptable. In deinem Herzen musst du sagen, alles andere ist nicht zulässig. That's not what Jesus modeled. Das ist nicht das, was Jesus will. Now, instead of becoming frustrated because you're not where Jesus modeled, how Jesus modeled it. Anstatt frustriert zu werden, weil du nicht so bist, wie Jesus es vorgelebt hat. This needs to inspire you. Sollte dies dich inspirieren. You see, when I see that I'm far from where I'm supposed to be, I get inspired. Wenn ich sehe, dass ich weit davon entfernt bin, wo ich sein sollte, dann werde ich inspiriert. For instance, I've always loved the preacher who challenged what I believe. Zum Beispiel, ich liebte immer die Prediger, die in Frage stellten, was ich glaube. It's funny, there are preachers who are challenged by what I believe and they fight me instead of letting themselves be challenged. Es ist lustig, es gibt Prediger, die herausgefordert sind durch das, was ich glaube und dann bekämpfen sie mich, anstatt selber herausgefordert zu sein. You know, I remember I was deliberately looking for preachers who would challenge me and who would preach stuff I absolutely do not agree with. Ich erinnere mich, wie ich Ausschau hielt nach Prediger, die mich herausfordern würden, indem sie Dinge predigten, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden war. Why did I do that? Warum tat ich das? Because I love to be challenged in my mind and I constantly want to question what I believe, does it have any basis? Ich liebe es, in meinem Verstand herausgefordert zu sein und ich stelle dauernd in Frage, ob das, was ich glaube, eine Grundlage hat. What did they do to me? Was haben sie mit mir gemacht? Many times I listen carefully and I study carefully and say, sorry, I cannot agree with you. Oft höre ich aufmerksam zu, studiere sorgfältig und sage dann, es tut mir leid, ich kann dir nicht zustimmen. But many times after I studied and researched carefully, I said, oh my God, I have to change. Aber oft, nachdem ich sorgfältig studiert und nachgeforscht habe, muss ich sagen, oh mein Gott, ich muss etwas ändern. So do this. Also mache Folgendes. Look at Jesus, how he modeled life, what he handled in every situation, and then be encouraged and challenged to pursue it. Schau Jesus an, wie er das Leben vorgelebt hat, wie er mit jeder Situation umgegangen ist, und dann sei ermutigt und herausgefordert, dies weiterzuführen. Tomorrow we keep going. Morgen fahren wir weiter. I'm having a good time here. Ich habe hier eine gute Zeit. Are you Daniel? Und du Daniel? Oh, see you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.